Das ist zu leise. Ganz leise im Hintergrund dudeln. Ja, genau. Das ist doch was. Okay. Also, habe ich so gehört, dass wenn wir da reinreden und so, worüber du dich immer aufregst, dass das eigentlich ganz cool ist. Ja, das, das hat ja auch was, diesen Charakter, dieser, das ist ja so eine Arbeits... das ist so eine Arbeitssituation, eine Arbeitsplattform eigentlich. Also wir, Arbeit. Ich dachte, ich sitze in einer Kneipe und trinke ein Bier und unterhalte mich dabei. Nee, das ist Scrumtisch. War der schon mal? Ja, dreimal schon. Zweimal davon war ich da. Und zweimal davon war auch sonst niemand da. Aber das letzte Mal hatte sich einer angekündigt, ist nicht gekommen. Dieses Mal wollte ich schon sagen, ach, jetzt nur noch mit Vorankündigung. Am nächsten Tag hat gleich einer angekündigt. Erzähl doch mal, was der Scrum-Tisch ist. Scrum-Tisch, man sitzt in Aachen in der Kneipe und redet über Scrum und alles, was dazu gehört. Genau, das hast du initiiert, weil du da bei irgendeinem Scrum-Forum... Irgendwie Scrum und so weiter, bin ich unterwegs und deswegen habe ich Bock gehabt, mal andere Scrummer zu treffen. Okay, die sind auch alle von woanders und nicht von da, wo du herkommst. Gut, bisher war ja noch keiner da. Ach so, ich dachte, du wärst zweimal da und einmal nicht oder so. Er hat schon dreimal stattgefunden, ich war erst zweimal da. Ach so, und du warst dann alleine oder was? Ich war die zweimal alleine. Das erste Mal, wo er stattgefunden hat, hat er nur in der Theorie stattgefunden. Du hast dir nochmal eine Mail rumgeschrieben. Ich mache zwar keinen Scrum, aber das finde ich bestimmt interessant. Was ja, nee, aber also an sich, ich meine, klar kannst du da hinkommen, um da dich auch zu informieren. Ja, das hast du ja schon gesagt. Genau, ich will das schon ein bisschen quasi mit den Leuten reden, die das machen. Weißt du, um so auch ein bisschen die Erfahrung zu haben, weil ich mache das in einem Team und irgendwie so ein bisschen blöd. Ne? Man müsste vielleicht, aber genug von der Arbeit. Oder hast du noch was von der Arbeit? Nö. Gut, wir müssen erstmal vorab was sagen. Ich freue mich sehr, dass es wieder stattfindet. Ja, ich auch. Wir haben jetzt eine größere Pause, wir müssen uns bei den Fans entschuldigen. Ja, bei den Hardcore-Followern. Ja, ich habe dauernd Fragen gekriegt, wann kommt die nächste Folge? Und ich habe immer gesagt, du bist schuld. Genau, ich habe immer gesagt, dieser andere Typ hat nie Zeit. dementsprechend, gut, wer jetzt am Ende schuld ist, wer weiß. Die Schlange war's. Welche Schlange? Kennst du das nicht? Hä? Die Schlange, die Eva den Apfel gegeben hat. Nee, keine Ahnung, von was du redest. Hier, Schöpfungsgeschichte, Garten Eden. Ach, mit sowas kenne ich mich nicht gut aus. Ja, die Schlange war schuld. Das ist Folge 19. So weit sind wir schon. Das heißt, Staffel 2, Folge 9. Ja, ich zähle nicht in Staffeln. Ich zähle in Staffeln. Und tu das. Es könnte sein, also ich will, weißt du, weil das Ganze hat nämlich einen Hintergrund, was ich jetzt sage. Mein Lieblingspodcast, Legacy Music Hour, nach 157 Folgen... Hast du den eigentlich schon mal vorgestellt? Ja, natürlich schon. Legacy Hour? Legacy Music Hour, schon mehrfach vorgestellt. Ja, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Es geht um 16-Bit Videospiel Soundtrack Podcast. Ah, der ist das. An den kann ich mich erinnern. Der hieß Music Legacy Hour. Legacy Music Hour. Sie haben ihn abgesetzt. Ja. Also sie haben beide... Der eine von denen hatte dann so viel Energie da reingesteckt. Der hatte dann quasi einen Halbtagsjob und hat ungefähr in der Woche 20 Stunden Zeit investiert, um diesen Podcast vor- und nachzubereiten. Ja. Ich meine, es war auch ein super Podcast, ja. Wirklich gut gemacht, wirklich gut recherchiert und so weiter. Aber natürlich, das war so viel Arbeit, da hat er dann irgendwann gesagt, er hat keinen Bock mehr. Ja, würde ich Podcast hören, dann wäre ich wahrscheinlich traurig. Ja, es ist wirklich, wirklich sehr traurig. Ich war erschüttert, als ich das gehört habe. Ja, deswegen hat sich das Ganze hier auch verzögert. Deswegen, also, ich habe eine Trauerwoche eingelegt, aber auch, weil ich befürchte, es könnte sein. Ja? Ich will jetzt nur mal ich will nicht, dass die Fans in so ein Loch stürzen, wie ich gestürzt bin, als ich das gehört habe. Es könnte sein, dass wir nach Folge 20 auch erstmal so eine Art Karenz zwischenschalten. Vielleicht auch aufhören. Ich bin ja dagegen. Ja, ich bin auch dagegen, aber wer weiß. Also, es könnte ja, natürlich. Da wollte ich dich fragen, wie oft das Wort Podcast oder What's the Seewurst in deinem 5-Jahres-Plan vorkommt. Ja, was ist denn für ein 5-Jahres-Plan? Wie, du hast keinen 5-Jahres-Plan. Also, nee, habe ich eigentlich nicht. Also, macht man das nicht als Scrum Master? Nee, machen wir 2-Wochen-Plan. 2-Wochen-Plan, okay. 2-Wochen-Plan. Das heißt, das ist ja alles dann sehr dynamisch und veränderbar. Das heißt, ja, das es wahrscheinlich dann doch die Folge 21 geben wird. Also ich will nicht sagen, dass es die nicht geben wird. Es könnte aber sein, dass zwischen Folge 20 und 21 eine gewisse Verzögerung... Magst du den Grund dafür nennen? Oder ist das zu Datenschutz und bla? Es gibt Änderungen, die mich dazu zwingen, anderen Dingen gewisse Prioritäten einzuräumen. Ja? Oder sagen wir es mal so, andere Dinge möchte ich dann gewisse Priorität einräumen in meinem Leben. Und das könnte, wirst du auch. Ja, wahrscheinlich muss es auch. Und deswegen kann ich da nicht mehr so viel Zeit investieren. Die Fans und die Followers wissen sowieso, um was es geht. Und Fremde hören hier sowieso nicht zu. Falls Fremde zuhören, macht euch darauf gefasst. Hört nochmal den Backkatalog durch, die letzten 20 Folgen, und dann schauen wir weiter. Ich sag mal so, wenn es genug Fanmail gibt, wie damals bei Star Trek, ja, wo die Trimbles, diese zwei Leute... Das war mit Darth Vader oder so, ne? Ja, genau. Die haben quasi, nach der zweiten Season wurde das irgendwie abgesetzt, und dann haben die so ein massives Fanaufgebot fit gemacht. Zur Zeit, da ist man aber zu Paramount irgendwie hingepilgert. 1000 Leute haben Brief geschrieben und dann haben die immer gesagt, machen wir noch eine Season. Das ist dann dasselbe wie hier El Bundy auf Pro7, als es abgesetzt wurde. Und wurde das abgesetzt? Ja, irgendwann mal für die Ulla Kotz am Brink Show. Ah. Also mit der Show wurde es ersetzt und da gab es auch ganz viele Briefe und dann haben sie nochmal die Staffeln gezeigt oder ein paar. Gut, aber also die haben natürlich keine Macht, da eine neue Staffel anzufordern, aber damals war das mit dem Internet noch nicht so. Ah, okay. Da konnte man sich die Filme noch nicht online angucken und Serien. Okay. Jetzt ist das Vorgeplänkel vorbei, ich mache jetzt die Musik aus. Wie schon? Weil ich. Nee, ist Vorgeplänkel. Der Plänkel. So, ja. Hast du noch Vorgeplänkel? Willst du noch was plänkeln? Ja, ungefähr eine Stunde lang, dachte ich. Heute mal nicht die Agenda oder ich sehe sie auch gar nicht. Also ich habe ja sowieso ein Special-Projekt vor. Ich weiß nicht, ob die Fans wissen es noch nicht, du weißt es ja schon. Moment, ich habe da so eine Mail von dir bekommen, was du vorhast. Ja, nee, nicht vor, das ist ja geheim. Ja, weil ich verstehe die Mail nicht. Okay, dann. Ich lese auch die Mail nicht vor. Ja, lese sie mal selber. Ist ja geheim. In der Zeit gehe ich an unser Hi-Fi-Equipment und versuche mal das Volume ein bisschen zu reduzieren. Ach, okay. Das meinst du? Ja. Ja. Also pass auf, ich habe Folgendes vor. Wir können uns gerne für heute ein bisschen, soweit möglich, von der Agenda verabschieden. Juhu, bis natürlich auf gewisse Basics, die wir abhandeln müssen. Die ich ja eh nicht weiß, weil das ist ja deine Hidden Agenda. Ja, aber ich kann sie dir auch noch kurz sagen. Ich glaube, der erste Punkt ist immer hier Super-GAU, Super-GAU. Was hast du denn die letzten Wochen für Super-GAUs erlebt? Super-GAUE, meinst du? Ja, GAUE. Waren gar nicht so viele Super-GAUE dabei. Macht man dann eher ans U dran und spricht das dann aus? Keine Ahnung. Wie heißen diese zusammengestauchten Buchstabenkombinationen, dieses AE? Du weißt das doch, als alter Linguist. AE ist Ä, ne? Ne, dieses zusammengerutschte AE dran, nicht das Ä. Ja, ich glaube, das heißt sowas wie Vierkant. Vierkantholz also. Ich mach weiter. Ich könnte jetzt verraten, was ich hier gelesen habe. Aber ich weiß aber nicht, was es ist. Ja, wir kriegen hier spontan Besuch. Ein neuer Gast, wo wir erstmal klären müssen, wie er gerne genannt werden möchte. Weil wir ja den Datenschutz so ernst nehmen. Ja, Datenschutz und so. Ja, ich habe auch gehört, er wollte kein Wort sagen. Ach so. Ich habe einen Super-GAU, also ich habe eine Situation, ja, die würde dich wahrscheinlich interessieren. Und zwar habe ich was runtergeladen. WDR3 Podcast zum Thema Let's Play. Aha, ja. Also WDR3, ich habe irgendwas zufällig im Radio gehört. WDR3 hat quasi eine Themennacht gemacht. Ja, sehr gerne Let's Plays. Genau, hat eine Themennacht gemacht zu diesem ganzen Thema Gefüge Let's Play und The Gronk und so weiter. Ja, und hat diese Leute eingeladen. Und diese Leute waren da im Podcast. Du kannst den auch jetzt noch runterladen. Oh ja, dann musst du den unbedingt verlinken. Ja, kann ich gerne machen. Das interessiert mich sehr. Ich weiß nämlich, der Gronk und Sarah Zahn, die waren sogar bei TV Total. Ach ja? Ja genau, diese beiden Typen waren auch. Auf jeden Fall, in diesem Zusammenhang ist was passiert, ja. Ich war quasi mit Kollegen im Auto und wir haben irgendwelche neue Bluetooth-Funktionalität von diesem Auto ausprobiert. Was für ein Auto denn? Ja, irgend so ein Auto von der Arbeit halt. Also so ein Firmenwagen oder ein Mietwagen? Firmenwagen. Und auf jeden Fall habe ich dann halt gesagt, okay, ich will jetzt mal mein Handy damit testweise verbinden. Bluetooth 4? Und dann habe ich, das Einzige, was ich halt zum Abspielen hatte, war dieser Podcast, was ich im Moment auf diesem Handy hatte. Achso, also da hast du so, eigentlich schon runtergeladen? Wir wollten das quasi ausprobieren und ich habe dann so quasi diesen Podcast angemacht, ja, und dann dachte ich schon so gleich, die Kollegen reagieren da irgendwie. Haben sie aber gar nicht. Sondern sie haben irgendwie, keine Ahnung, erstmal mit mir zugehört und dann ging es quasi los, der Gronk und so weiter. Sie erzählen dann da irgendwas und stellen ruhig näher dran ans Mikro, den Stuhl. Ja. sie erzählen was, halt generell, wie diese ganze, der eine von denen verdient mittlerweile damit seinen Lebensunterhalt, ich weiß nicht, wer welcher. Ich glaube sogar beide. Ja, weiß ich nicht genau. Den müsste Play Massive gehören. Keine Ahnung. Und die haben halt dann angefangen zu erzählen, plötzlich, stopp. Ja, also plötzlich hört's auf. Ja, Bluetooth unterbrochen. Nein. Es stellt sich heraus, ich war zu doof, den Podcast richtig runterzuladen. Die Datei war irgendwie corrupt, ja. Also irgendwie so, hat sie plötzlich irgendwie dann aufgehört zu spielen. Und jetzt die Frage, wenn du einmal den Kollegen was vorstellst, es ist ein Podcast, die sind mit diesem Medium sowieso fremd und dann ist es auch noch was zum Thema Videospiele und ich glaube, die, die dabei waren, interessieren sich jetzt nicht. Wer ist welchem Thema fremd? Ich habe gerade, für eine Sekunde war ich in der Zone. Du musst. Du musst schon im Flow bleiben hier, wenn wir, wenn wir zuerst so oder so. Weichheit, super GAU. The file is corrupted. Ja. Achso, also ich soll beantworten. Ja. Nee, das war falsch. Oder was? Ist ja absolut davon abhängig, wie wichtig das File ist. Oder? Ja, ist ja natürlich. Die Datei. In dieser Situation, du willst was vorführen, alle hören gespannt zu. Es geht in den Gronk und dann korrupte File. Ja, ich fände das sehr ärgerlich. Also würdest du tendieren zur Richtung. Super-GAU. Das ist eine schwierige Frage. Also in dem Moment dachte ich auch, mein Gott, das ist ja Super-GAU. Im Nachhinein, vielleicht war es auch einfach nur eine Weichei-Aktion. Hätte ich die Fahne halt irgendwie besser runtergeladen oder hätte ich ein ordentliches Netz, hätte ich es gleich live nochmal streamen können oder sowas. Ja? Wie, hast du kein ordentliches Netz? Nee, natürlich nicht. Hier. Also ich habe in meinem Netz getestet und ich habe einen Downstream von 35 Mbits. Ach so. Das ist schneller als mein Zuhause-Internet. Okay. Willkommen. Willkommen. Okay. Wie darf man dich nennen? Das ist eine gute Frage. Du hast den fiktiven Namen aus und real. Das ist mir völlig egal. Oder das irgendwas dazwischen. Das ist sehr spannend. Ach, dann nehmen wir das schöne alte Crisp. Crisp, warum hast du Crisp? Ja, weil das ist kurz für Krispy Kreme McDonald. Du hast nur Bier und Tzatziki dabei. Nein. Ich habe noch eine Frage. Aber du kannst natürlich also keine das Chips. Ist, das ist ein altes Familienrezept natürlich. Du hast den Cast noch nie gehört. Bei uns oder? Eigentlich immer. Bier mit Tzatziki drin, so zwei Löffel ungefähr. Ah ja, okay. Jetzt trinkt man den ersten Schluck ab und dann geht das los. Das ist eigentlich auch ganz gut, dann lernt man am Abend nicht so viele unangenehme Menschen kennen. Und am Ende kippt man das Ganze, wenn es nicht mehr schmeckt, in einen Kabelschacht. Schon wie du das aussprichst, Tzatziki, ja? Als würde sie sich auskennen, so spricht man es in dem Land aus, wo es herkommt, oder was? Da bin ich mir nicht sicher, ich nuschel einfach ein bisschen. Ich muss natürlich intervenieren, du darfst natürlich keine knusprigen Sachen essen, während wir hier aufnehmen. Ja, das war mir schon sehr bewusst. Also deshalb habe ich auch Tzatziki mitgenommen. Ja, den darfst du essen. Also, der ist nicht so knusprig, muss ich zugeben. Also, ich probiere das jetzt mal direkt. Also, den darfst du schon essen, aber du darfst zum Beispiel keine Chips essen. Ja, das wir hatten mal jemand hier, der hatte Chips dabei, muss ich leider raus. Nee, ich habe alles total konform dabei. Ich habe eine Gurke dabei. Und der hat dann einen Apfel extra gegessen, alte, das war auch labrige. So ja, okay, euer Thema war Gronkh unserer Zahl, wo ich hier plötzlich die Runde gesprengt habe. Ja, das ist eigentlich schon wieder mehr oder weniger vorbei. Ich verlinke, es gibt einen Podcast von WDR 3, eine Stunde, wo die sich mit dem Thema beschäftigen, die Leute einladen und interviewen. Ich verlinke den später, könnt ihr euch runterladen und anhören. Wozu ich jetzt eigentlich übergehen möchte. Ja, sag mal, was ist eigentlich Ficky Micky? Ja, nicht sagen, Mann. Ja, ich weiß ja nicht mehr, was das ist. Ja, weil du schon wieder die ganze Spannung rausnimmst. Welche Spannung? Bevor wir damit anfangen. Weil ich dachte, ich sag nichts, weil ich dieses komische Special Word sage und nicht, was davor steht. Ja, ja, ja. Weil das wird ja eigentlich gerade zu den Chips passen. Wollen wir damit? Okay, dann machen wir damit erstmal weiter. Aber ich will auf jeden Fall noch lesen, weil es einen Sinn macht. Ich hätte auch noch einen Super-GAU. Heißt nur ein Super-GAU? Ja, der mir passiert ist. Ja, sag mal. Ja, ich musste, also nein, ich hatte die Chance, einen super geilen Burger zu essen und dann war ich nach Arbeit direkt so ein bisschen weggefahren. und bin was später nach Hause gekommen. Ja. Alle Parkplätze waren dicht. Was hat denn das mit dem Burger zu tun? Ja, der war lecker. Ja, aber wo denn? Also du wolltest einen Burger essen, dann konntest du nicht, weil keine Parkplätze da waren, oder was? Nee, den Burger habe ich gegessen, aber dann bin ich nach dem Burger essen nach Hause ja. Und habe keinen Parkplatz mehr gefunden. Dann muss ich irgendwo in den Karpaten parken. In den Karpaten parkt sie es gemeinsamerweise. Soll man die Handbremse anziehen, habe ich gehört. Ja, ist sehr abfällig. Ja, habe ich gemacht. Die Karpaten reden sehr abfällig über ihr Gefälle. Aber man sollte sich nicht abfällig über die Karpaten äußern, das kommt dann später. Und das war für mich der totale Super-GAU, weil am nächsten Tag musst du ja wieder bis zum Auto laufen in die Karpaten. Ah, ja. Hast du Dracula getroffen? Nee, ich hatte den Burger mit viel Knoblauch, ich glaube, der hieß. Draculas Ex-Girlfriend oder so. Draculas Ex-Girlfriend, aber war hier in der Nähe irgendwo? Ja, yeah, in dem Burgerladen, wo wir einmal rausgeschmissen worden sind. Ah, okay. Ja. Und war gut, kannst du empfehlen? Ja, immer wieder. Mm. Wie hieß der Laden? Burgeria? Burgeria oder Burger... Nicht Burgermeister, es gibt Burgermeister. Nee, Burgeria war ich. Burgeria, okay. Ja. Ja, also... Ja, also sehr lecker, muss ich auch zugeben. Finde ich nur wirklich immer wieder spannend, so diese Atmosphäre von... Es verbindet sich sozusagen das Geschäftsumfeld mit dem privaten Umfeld. Der Eigentümer sitzt irgendwie mit Freunden am anderen Tisch. Es hat immer so eine spannende Atmosphäre. Ja, dann steht er auf einmal auf und kommt rüber. Und ich dachte, der beschwert sich jetzt, weil ich so eine Knoblauchfahne hatte. Weil er wollte nur den Teller abholen. Ja, genau. Also der saß quasi als Eigentümer hinter uns irgendwie eine Viertelstunde, hat nichts gemacht und so weiter und so fort. Irgendwann kommt er und nimmt die Teller mit. Das ist total geil irgendwie. Geil. Und das finde ich irgendwie immer so strange. War der alleine? Nee, da waren noch irgendwie ein paar andere. Okay. Und trotzdem konnte er jetzt auch rumsitzen und musste nichts machen, oder was? Ja. Seltsam. Das ist ein Kunstwerk, würde ich sagen. Ja, das ist ja auch nicht das beste Messer, was du dafür ausgesucht Crisp hast. Aber schneidet eine Gurke. Du kommst schon zurecht, denke ich. Ja. Für die Tzatziki. Ne? Wo kommt Tzatziki her? Aus Griechenland, oder? Dieser hier kommt jetzt aus einem Aachener Supermarkt. Ah ja, okay. Aber im Allgemeinen nehme ich an, nicht aus zurecht. Griechenland. Bleiben wir beim Thema Essen, oder? Ja, ja. Also, was heute passiert, hauptsächlich ist Folgendes, oder zumindest zum großen Teil. Es gibt die großartige Auflösung der Kollektion von Dingen, die ich habe, die aus anderen Ländern sind und die Namen haben, die in Deutschland lustig klingen. Hast du davon irgendwann mal was erzählt? Auflösung im Sinne von Vernichtung? Na, wir werden einzeln aus diesem magischen Sack, den ich zwischen mir trage, zwischen meinen Beinen hängen habe, werden wir einzeln die Dinge herausnehmen, quasi damit es auch für euch eine Überraschung ist, und werden dann kurz vorlesen, wie die Dinge heißen. Ein Child Policy oder was ist das dann? Ne, ein Child Policy? Nee. Ein Child Policy meinst du? Ja, jeder nur ein Kreuz. Und dann Reihum wird vorgelesen, was es ist, und dann können wir kurz uns darüber lustig machen und dann können wir sie wegwerfen. Weil ich will die Sammlung auflösen. Wieso kann man die nicht essen? Ja, ich denke, die meisten Sachen davon sind schon sehr lange abgelaufen. Ich esse die. Du kannst alle essen, gerne, kein Problem. Wir können dann auch Fotos machen, wie du Sachen isst und dann auch hier qualvoll verendest. Ja, gerne. Auf jeden Fall können wir damit gerne anfangen. Also bitte nicht gucken, sondern nur Hand in den Sack und eine Sache rausgreifen und dann so ein bisschen sagen. Weil leite dieses Segment vielleicht dann mit deiner Flöte ein. Hand an den Sack? Erst die Flöte und dann an die Hand an den Sack. Und dann hole ich den linken oder den rechten Sack raus? Erst in die Flöte blasen, dann die Finger am Sack. Du merkst, was es hier für ein Ambiente heute entwickelt. Das ist, weil du da bist. Schön noch dieser Triller da am Ende. Ja, ich habe Zuckungen im Finger gehabt. Fand ich aber gut. Warst du schon so aufgeregt? Ja. Aber nicht gucken jetzt. Ja, ich gucke nicht. Nicht gucken. Hand rein und wühlen. Oh ja, was zu trinken ist, glaube ich. Gut. Aha, was hast du rausgezogen? Wichse Witte. Wichse Witte. Ja, und du sagst, du hättest kein Bier mehr. Was ist es denn? Ja, es ist ein Bier, glaube ich. Okay. Meines Mal, ja genau, da steht Bière Blanche. Verfriesen Witbier. Ja, irgendwie so mehrsprachig. Das ist ein Weißbier, also weiße, und der Markenname ist. Sag nochmal, wie der Wagenname ist. Wichse. Wichse. Mit IE, aber ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Wichse, Wichse vielleicht. Sagen, ja. Vielleicht auch Weichse, keine Ahnung. Ich habe es auf jeden Fall in Holland gekauft. Ja, und jetzt sonnerradar.nl steht drauf als Website. Ja, spätestens jetzt hier klar, was die Sammlung für einen Charakter hat. Also es sind nicht nur Sachen, die irgendwie komisch sind, sondern Sachen, die in zwei Dimensionen arbeiten. Und eine davon haben wir gerade schon aufgedeckt. Das ist die Dimension Ficken. Ja? Oder irgendwie Körper. Tätigkeiten, organische Flüssigkeiten und so weiter. Es ist übrigens... Hör mal auf zu schütteln. Verdammt. Erwischt. Im November 2010 abgelaufen. Mach's jetzt nicht auf. Ja, okay. Okay, es ist 2010 abgelaufen. Wir haben Ende 2013. Es handelt sich um eine warme Dose Bier. Also die ist kälter als das, was du mir gegeben hast. Ach, erzähl mir nichts. Kann gar nicht sein. Müsst du probieren. Nein. Ist 3 Jahre abgelaufenes Weißbier mit dem Namen Wichsel. Na dann, Prost. Achso, übrigens, du musst die Sachen nicht essen, die du aus dem Sack ziehst. Er macht das jetzt freiwillig. Ich dachte, ich esse die alle. Nein, also, wenn er möchte, darf er die auch essen. Okay. Ich will aber mitprobieren. Ja, ihr könnt gerne probieren. Also, das teilweise. Schmeckt übrigens noch gut. Ich nehme übrigens keine Verantwortung darüber, wenn ihr morgen Bauchschmerzen habt oder wenn das der letzte Podcast war, weil ihr leider... Ne? Ja, aber du kannst ja dann weitermachen mit dem Lars. Ich meine generell, ich bin nicht so empfindlich, was so ein Scheiß angeht, aber 5 Jahre oder 3 Jahre abgelaufenes Bier würde ich jetzt vielleicht doch nicht mehr trinken. Also es wurde mal irgendwie so ein Bier gefunden im Ozean auf einem Schiffswrack und das war, glaube ich, ein bisschen länger abgelaufen und die haben es getrunken und es war auch noch gut. Okay. Gut, es gab keine im schlimmsten Fall bildet dazu. Das, glaube ich, Milchsäure, wird ein bisschen trübe und schmeckt dann nicht mehr so schön, aber man kann es auch noch trinken. Wichtig ist, die Dose bitte nicht zerknüllen. Ich will nachher noch ein Gemeinschaftsfoto machen mit uns, vielleicht, oder zumindest mit unseren Füßen, falls wir inkognito bleiben wollen, und den Produkten, die wir aus dem Sack gezogen haben. Ja, also, ich gebe da mal weiter. Weiße Wichse, Produkt 1 unserer Sammlung. Ich soll diese fantastische Wundertüte. Genau, greif rein, ohne zu gucken, zieh ein Produkt raus und lies vor, wie es heißt. Es gibt noch mehr zu trinken. Das hier klingt spannend. Das klingt gut. Wow, was ist es? Cook Flavor Soup Mix. Falsch rum. Nein, es ist Cock Flavor. Yay. Ja. Cock Flavor Soup Mix. Das ist gut. Der Cock ist ja der Hahn auf Englisch. Yeah, we know. Aber neuerdings. It's authentic Mexican. Nein, Jamaican. Fantastisch. Oh, hast du einen Wasserkocher da? Weil das Pulverpur zu essen ist, glaube ich, sehr... Ja, das machen wir im Nachgang dann. Damit dann brauche ich noch eine Dose Wichse. Bitte. Du kannst ja die Wichse heiß machen, also heiße Wichse statt weiße Wichse. Und dann auf den Cockflavor Soup Mix schütten. Und gucken, ob dabei was Leckeres rauskommt. Schön auch dieser Hahn, der darauf abgebildet ist. Zeige ich nochmal kurz hier bitte. Ja, also er ist auch so ein bisschen, so ein erregter Zustand, würde ich sagen. Also er hat irgendwie den Schnabel auf, und er schreit da rum. Ja, da gibt es auch ein T-Shirt mit irgendwie so einem Typen, der einen Hahn hält. Und drunter steht, Joe has a large cock. Ja. Okay, das ist wahrscheinlich eins dieser Internet-Memes, die ich jetzt nicht so richtig kenne. Nee, das ist schon älter. Aber wirklich keine doppeldeutigen Sätze hier irgendwie auf der Rückseite. Hä? Also in was für einer Sprache steht denn da was drauf? Englisch. Englisch. Und wo hast du es her? Das habe ich jetzt gekauft. Ja, genau. Ich kenne mal sagen, im Asda Supermarkt in Colchester, UK. Colchester. Soweit ich mich erinnere, ja. Und wann ist es abgelaufen? Ja, schau bitte, wann es abgelaufen ist. Best before. Ich glaube, sowas läuft nicht ab. Ja. Selbst Panzerkekse laufen ab. In England sind die da sehr vorsichtig. Oh. 23. September 2010. Oh, auch 2010. Wann war das? Wir können ja das am Ende. Ich kann die Dose gerade nicht umdrehen. Also. Was ist das? Aber auch 2010, ne? 10. November. Aber ich glaube, das war Januar. Das war Januar. Das war auch irgendwas Zweistelliges. 10 auch. 10, 2010. Und das 11, 2010? Ne, 9, 2010. 9, 2010. Okay, also bisher ist es noch älter. Ich weiß nicht, habe ich dann vielleicht 2007 oder 2008 gekauft. Aber kennt ihr solche lustigen Sachen auf irgendwelchen Rückseiten, wenn da immer die Rezepte draufstehen, dass du dann immer alle zugehörigen Produkte kaufen sollst? Das finde ich irgendwie sehr, sehr albern. Hier habe ich eine Vielzahl von 1, 2, 3, 4 Produkten, mit denen ich diese simple Tütensuppe zusammen kochen soll. Ja, sind die alle von der Marke Cock Flavor? Nein, sind alle... Also die Marke, die heißt ja Grace. Cock Vinegar, Cock... Cock Vegetable Oil... Cock Flavor Soup Mix. Ah ne, den haben wir schon gekauft. Und der Cock Pineapple Ginger Tropical Rhythms Mix. Ah ja, okay. Tropical Rhythms ist ja auch was, an was man vielleicht denkt, wenn man den Cock Flavor Soup Mix heiß macht. Ja, die tropischen Rhythmen. Ich stelle mir da schon so einen geilen Blumenkranz drum. Ja, ich höre es auch schon. Okay, essen wir vielleicht später auf. Ja, machen wir. Willst du weitermachen? Also ja, du brauchst ja nicht ziehen. Nee, ich weiß ja, was du willst. Aber bitte... Also ich habe schon die nächste Dose ertastet. Mach eine Blindverkostung. Nimm nicht die nächste Dose. Wenn du schon eine Dose hattest, lass ich die Dose. Ja, es gibt aber Getränkedosen und Regular-Dosen. Achso, ja, dann zieh einfach was. Ich bin ja richtig überlegen, was hier passiert. Was ist das? Pepper-Kaka. Ein Pfarrkaka. Pepper-Kaka, ihr merkt, das ist auf einem ganz basalen Humorniveau hier angesiedelt, die Sache. Also, ich mache mich darüber lustig, dass es Pepper-Kaka heißt. Sag mal kurz, was es ist. Es ist eine Backmischung für Kaka. Kaka. Was ist Kaka? Scheiße. Nee, Kaka ist schwedisch für Kuchen natürlich. Ach so. Pfefferkuchen, verstehst du? Ich dachte jetzt Kakao. Pfefferkaka ist Pfefferkuchen. Es gab auch noch andere Kakas. Riecht auch wie Lebkuchen. Ja, es gab auch noch diverse Kakas da. Es gab irgendwie Vanillekaka und alle möglichen Kakas. Da wird jetzt wirklich das Datum spannen, weil es nähert sich die Weihnachtszeit. Aha, ja, bitte. Pass mal den mal ja, muss ich mal suchen. Klein gedruckt. Erzähl ruhig weiter, ich suche. Ich habe es in Stockholm gekauft. Oh, schöne Stadt. Die haben LED-Lampen, Ampeln. Ja, habe ich auch schon. Ich war da vor vielleicht 5 Jahren, würde ich sagen, habe ich jemanden besucht. Da gibt es auch so kurze Filmchen oder längere Filmchen. Getaway in Stockholm. Na gut, das ist eine andere Sache. Sowas habe ich nicht gemacht. Ich war unterwegs und habe lustige Süßigkeiten im Supermarkt gesucht. Das läuft nicht ab. Doch. Am 7. Februar 2009. Oh, das ist noch länger her. Mein Gott, warum läuft eine Backmischung ab? Ja, weil sich da Milben im Mehl bilden. Ah, das heißt, hier können schon 4 Jahre alte Milben drin sein. Die sind ja schon fast, die können ja schon fast in den Kindergarten gehen. Die können ja schon fast eingeschult werden, die Milben da drin. Das ist auch ein Teilgrund, warum ich die Sachen auflöse. Nee, keine Milben, ist E500 drin. Ach, E500, ja, okay. Die, ja. Die ist, Milbenvernichtungsmittel. Ja? Giftig. Okay. Also Pfefferkaka, schwedischer Kuchenmix. Fand ich damals auch ziemlich lustig, hat sich gut in die Kollektion eingereiht. Jetzt haben wir schon die zweite Dimension offenbart, also es geht nicht nur um sexuelle Anspielungen, sondern auch auf die Toilette geh Anspielungen. Das sind so die zwei großen Teilbereiche dieser Kollektion. Man kann natürlich mit Körperbedürfnisse alles überschreiben, aber das wäre ein bisschen langweilig. Ich habe da schon ein bisschen fein differenziert und ich habe das auch dementsprechend im Regal aufgereiht. Ich habe das lange gepflegt, diese Kollektion. Also sie stand da im Regal und Leute kamen vorbei und wollten sich die Sache ansehen. Ich habe so Führungen gemacht, teilweise auch hinter Glas, weil die Produkte ja schon natürlich aus anderen Ländern exportiert waren und ich wollte nicht, dass da jemand interveniert. Dementsprechend für euch extra schön, dass ihr heute Abend zügellos dann rumwühlen und die Sachen auch aufessen. Und zur nächsten Folge bringe ich dann Pfefferkuchen mit. Du kannst gerne mitnehmen, backen und schauen, was daraus kommt. Ich denke, ich werde ihn vielleicht doch nicht essen. Ich mache 2. Hm? Einer, der nicht abgelaufen ist und du sagst mir, welcher der böse ist. Ja, da könntest du durchaus machen. So, jetzt soll ich da mal schon wieder hinein. Mal wieder. Ich nehme wirklich dieses wunderbare Ding. Oh. Hast du einen Dosenöffner da? Man weiß ja nicht von oben, was es ist. Ist es Muschi. Ah, Muschi. Aber eine originalen Muschi. Keine falsche Muschi, echte. Echte Muschi? Ja, es ist auch eine Dose. Mhm. Sind da Pflaumen drin? Nein, es sind Erbsen drin. Marrowfelt Processed Peas. Genau. Also die Marke ist Muschi? Nee, Maschi heißt zermatscht. Ach so, ja, ich sehe das nicht. Also das ist natürlich so ein bisschen... Ja. Man muss natürlich, man darf nicht so genau hingucken beim Lesen. Ja. Wie bei Wiechse. Aber ich hier sich denken, da steht... Ich habe natürlich auch noch den Firmennamen vergessen. Es ist Bachelor's Muschi. Genau, es ist Bachelor's Muschi. Und die Bachelor Muschi ist ein sehr beliebter Muschi-P-Mix. Also wie heißt P. P? Also die Bohne an sich. Die Engländer essen gerne den... die essen gerne halt auch zum... Wenn du Fish and Chips bestellst, kriegst du diese grüne Pampe. Das ist so... zermatschte Erbsenpampe und das ist halt Mushy Peas, ja, also das ist dieses Produkt. Kannst du vielleicht sehen, wann es abgelaufen ist? Also es steht da drauf September 2006, aber kann es angehen? Und das war das zweite Produkt, das ich jemals für die Kollektion erworben habe. Das war diese Büchse war der Grund für mich quasi, die Sammlung zu starten, weil ich hatte ein anderes Produkt, das ziehe ich auch später noch. Das habe ich einfach nur so behalten, weil es eine lustige Name hatte. Und später habe ich gemerkt, aha, es gibt ein System. Es gibt Dinge, die kommen aus dem Ausland und die haben für Deutsche lustige Namen. Ich starte eine Kollektion. Und das war das zweite Produkt und das ist das Produkt, weswegen ich die Sammlung quasi gestartet habe. Und wirklich alt, 2006, abgelaufen. Wölbt sich der Deckel? Nee, der ist noch komplett innen drin. Dann würde ich es essen. Aber ich finde es wirklich spannend. 90% Erbsen, Wasser, Zucker, Salz, Colors. Colors, okay. Colors sind bei Erbsen besonders wichtig. Ja. Man will ja nicht diese verkochten, komischen Dinge haben, wie die Deutschen das beispielsweise so im Erbseneintopf haben. Das muss so knallegeil sein. Ja, es ist wirklich knallgrün. Also so geil. Das ist so grün, wie du es hier auf der Packung siehst. So grün ist es. Wenn wir Glück haben, hat es sich vielleicht schon in so einen Flapper verwandelt. Können wir später gerne über der Spüle öffnen und testen. Jetzt würde ich es vielleicht lieber nicht aufmachen. Ich will es probieren. Jetzt aufmachen? Hast du einen Dosenöffner? Nee. Ja, ich habe einen Dosenöffner, aber es geht jetzt vielleicht auch rein. In der Hose. Nein. Wie nein? Ruhe jetzt. Man soll da gar nicht reingucken. Nein, du sollst da nicht reingucken. Also die Mushy Peas, Der Paar ist. Bin ich wieder dran? Du bist wieder dran. Juhu! Ja. Hast du nicht auch immer so ein Schokoriegel im Regal stehen? Ich mach mal Wühlmusik. Ja. Oder mach. Ah! Nein. Les vor. Ah, das ist Ficky Mickey. Ficky Mickey? Von Baton. Ein polnischer Schokoriegel. Diesen Riegel habe ich tatsächlich, das ist der erste, Unikat. Das ist ja quasi, diesen Riegel habe ich erstmal gekauft und dann habe ich ihn ein paar Jahre gehabt und dann habe ich die Mushy Beans entdeckt und dann habe ich gedacht, Ficky Mickey und die Mushy Beans, das ist so eine Art, könnte ein Bandname sein, ja? Ficky Mickey und die Mushy Beans. Es gibt ja in Hessen bei uns Adam und die Mickeys. Ja? Adam und Mickeys, der Typ hat die Rungelraum-Raubmaschinen. Ah, der Junge entwickelt. Ja. Und Ficky Mickey könnte zusammen mit den Mushy Beans vielleicht auch ein Lied entwickeln. Ja, das Ablauf dafür, das ist so eingestanzt, also nicht mehr so ganz lesbar. Ich glaube, ich mache da April 2010 drauf. Nein, das kann nicht sein. Das ist ein Schokoriegel, den ich noch vor den Mushy Beans gekauft habe. Das kann nicht sein. Ja, dann guck du mal drüber. Sag mal. Ah, das ist natürlich wirklich schwer zu lesen, das ist eingestanzt. Ja, habe ich schon gesagt. Ich glaube, ganz hinten ist eine 5, da steht 10.05. Aber davor steht 04, 10, ja, 4, und dann 05. Auf jeden Fall steht hinten, die letzte Zahl ist eine 5. Also ich würde darauf schließen, dass es 2005 abgelaufen ist. Ja, ich glaube, das ist eine Prüfsumme und der ist 10 abgelaufen. Der ist aber auf jeden Fall abgelaufen. So. Osmaku Bananowe, also mit Bananegeschmack. Wie gesagt, ein polnischer Schokoriegel. Ich weiß gar nicht, ob es den heute noch gibt. Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Ich lese kurz vor. Czekolada Mierączna z Nadaniem Osmaku Bananowe. Milk Chocolate with Banana Filling. Milchschokolade mit Bananenfüllung. Steht alles auf allen möglichen Sparten. Braucht 45 Gramm. Ja, hör auf, ich will essen. Willst du essen? Ja. Also ich schätze 2005 abgelaufen, das wäre jetzt schon 8 Jahre her. Sag mal, wie er aussieht. Super. Naja, also hier ist ja auch kein Licht. Halt mal ins Licht. Ja, ich brauche kein Licht. Da ist kein Schimmel drauf. Das ist ein bisschen angelaufen. Was ist das hier oben? Das ist schon grün, oder? Das ist die Bananenfüllung. Nee, danke. Nee, danke. Das ist Inside-Out-Bananen. Also der ist 3 bis 7 Jahre abgelaufen. Ne, warte mal, 2013, der ist 3 bis 8 Jahre abgelaufen. Also ich sag ja 8, du sagst 3. Wie schmeckt der? Also nicht sehr bananisch. Ne? Und ich dachte, das wäre irgendwie eine flüssige Füllung, so was Cremiges. Ja. Weißt du, wie der denn original schmecken soll? Nein, ich habe ihn ja leider nie gegessen. Ich habe ihn nur gekauft und dann aufgehoben, weil er so einen lustigen Namen hat. Ficky Mickey. Mutti Mushy Beans. Ja, ich glaube, die Füllung, die ist ein bisschen hart geworden. Ja, ist sie eher so eine Art, wie so karamellig oder so vielleicht? Nee, die ist einfach so hart wie Schokolade. Ach so, okay. Die weich schmeckt ein wenig ranzig. Ja, ja, also hey, trotzdem die Verpackung bitte auf. Ich will nachher. Das ist ein guter Grund, das weiter zu essen. Ja, ich wollte ein bisschen von der Füllung essen. Also Banane ist da keine mehr drin. Nee, du musst es nicht essen. Lass es liegen, bevor dir gleich noch während dem Podcast, ich meine, wir versuchen eine Stunde, wenn dir während der Aufnahme noch schlecht wird und du dich übergeben musst, dann wäre es schon... Wo laufe ich hin? Ich habe da eine Schale mit Gurken. In den Sasiki, bitte. So. Wühlmusik, spiel die Wühlmusik. Oh, das ist toll. Achtung. Die kenne ich sogar. Wie heißen die? Es sind die Sahne-Mumus. Sahne-Mumus, ja genau. Ja, die habe ich schon irgendwie in meiner Pubertät zu lieben und schätzen gewusst. Sahne-Mumus gab es immer bei uns beim Karstadt, war was ganz Besonderes. Und der ist natürlich auch der Ausreißer, weil er ist ja... Die waren direkt an der Kasse. Aber genau. Sorry, dass ich hier... Du kannst ihn in Deutschland kaufen, ne? Das ist die Sache. Also hier dieses Produkt... Hat das was mit Cream Pie zu tun? Ich nehme es da gar nicht. Nein. Also die Sahne-Mumus, Mumu natürlich, so macht die Kuh, ja? Aber es gibt natürlich noch eine andere Fälle für diesen Gebrauch, für diesen Ausdruck. Ich habe sie dann später einfach dazugefügt, weil ich dachte, das passt jetzt irgendwie, auch wenn ich meine eigenen Regeln da quasi ein bisschen missachtet habe, von wegen nur ausländische Produkte, die in Deutschland einen komischen Namen haben. Dieses ist ein deutsches Produkt und hat sogar in Deutschland einen komischen Namen. Ne? Und dieses kleine Teilchen hat kein Verfallsdatum da drauf. Ich werde es jetzt wirklich wagen, es zu probieren, weil ich ziemlich genau weiß, wie sie schmecken. Ja, also ich schätze, das ist vielleicht... Und dann sagst du, wie alt es ist. Und da es irgendwie sowieso zu 80-90% aus Zucker besteht, kann da nun nicht so wahnsinnig viel passieren. Ja, ich schätze mal, dieses Einzelne habe ich wahrscheinlich 2005 oder 2006 gekauft. Also früher waren sie... einfach so, wenn man reinbiss, ist zerschmolz auf der Zunge. Ja. Das verhält sich jetzt nicht so. Lass mal die Verpackung da, bitte, dieses weiße Papier. Mhm. Du kannst ja abbeißen, aber innen drin ist. Ah, ne, ist nur dunkel. Ja, ist quasi überall dasselbe, nur. Ja. Oh, Entschuldigung. Hallo. Also das war nicht Schokolade. Die war nicht schmeckt gut. Perfekt original. Moment, da steht auch drauf Made in Poland. Ja? Ja. Na, das ist ja lustig. Ja, aber die sind auch irgendwie in Hamburg irgendwie. Aber ich weiß der Geier, wer Importeur ist. Ja, kann sein. Ja. Okay. Handgeschnitten und handgewickelt. Hm? Handgewickelt oder handgeschnittene Sahne-Mumus. Da muss man vielleicht ein bisschen aufpassen, vorher noch mal kurz mit dem Zahnarzt reden. Möchtest du probieren zuerst noch? Nee, da hast du jetzt abgebissen. Kannst du ja auch auf der Arme gucken. Warte mal, langsam. Wir reden ja noch über die Sahne-Mumus. Kannst du nicht wieder bühlen? Kannst du ja an meiner Rückseite abbeißen. Ja, das würde ich mal. Ja. Gut, du weißt ja, wie die schmecken. Die kauft man heute auch ab und zu im Geschäft. Das sind so Karamellwatzen. Ja, die finde ich super lecker. Ich habe die total geliebt. Ja, oh, ich habe mich im Kohl geschlagen. Ich habe doch gesagt, vorher kommst du noch Zahnarzt konsultieren, ob das okay geht. Okay, Sanus. Wühlmusik, spiel mir das Lied zum Wühlen. Hast du nichts Deftiges da drin? Nee, also Herzhaftes ist da weniger drin. Aha! Was ist das? Ich stelle vor. Kakolak. Kakolak? Das ist wieder die Dimension Körperausscheidungen, ne? Agité Moi, ein Energy Drink. Nee, ist kein Energy Drink. Aber Agité Moi? Das ist ein Schokodrink natürlich. Kakolak. Mein Französisch. Wie Coco, also Schokolade, und Lack, die Milch. Kakolak. Ich habe es in Belgien gekauft, glaube ich. Sag mal, wann das Ablaufdatum ist. 9/2010. Alles ungefähr 2010 bis 2010. Also ja, das ist perfekt. Ich habe das immer auf den... Ugh. Willst du aufmachen jetzt, oder was? Ja, da steht drauf, Shake Me, Agité Moi. Aber da ist Milch quasi ja, das ist irgendwie Teil, ist da Milch drin. Kakaozeug. Also ich würde das wirklich jetzt nicht mehr trinken. Weil es ist schon wahrscheinlich irgendwie da. Ja, man kann ja vorher dran riechen und organische Bestandteile drin. Kakolak. Ich habe es, glaube ich, in Belgien an der Tankstelle gesehen und ich musste damals, soweit ich mich erinnere, einen Sechserpack kaufen. Nein, also. Ich habe nämlich. Weil den gab es nur im Sechserpack. Und ich wollte aber unbedingt die Büchse Kakolak haben für meine Kollektion. Und ich glaube, ich war in Brüssel. Ich habe eine dreitägige Bildungsreise in Brüssel gemacht mit gewissen Leuten. Und da habe ich Kakolak gesehen, musste dann 6 Büchsen Kakolak kaufen, 5 davon trinken und oder wegschütten, weil ich mag Schokomilch eigentlich nicht so gerne. Das heißt, eigentlich müsstest du es probieren, weil du weißt, ob es noch gut schmeckt. Nee, wie gesagt, ich mag Schokomilch nicht gerne. Also ich trinke nicht so gerne Schokomilch. Aber vielleicht magst du ja abgelaufene Schokomilch. Ich weiß es nicht. Aber jetzt, nachdem du gerade schon abgelaufene Wichse trinkst, könntest du dir ja vielleicht probieren, wie die abgelaufene Kakolak schmeckt. Du könntest ja mal vielleicht die Zutatenliste vorlesen. Ich bin sehr gespannt darauf. Ja, lese mal vor, was da drin ist. Vielleicht ist da ja irgendwas drin, was einen umbringt oder was einen davon abhält, umgebracht zu werden. Milch, Zucker, Kakao, Stabilisierer, Natriumsäure und Carbonatkaragen. Also ich glaube, Karagen ist dafür da, dass da sich keine Klumpen bilden und so. Okay. Dass die Milch nicht schlecht wird. Genau. Naja. Zack, ist er auf. Kakolak wird probiert. Willst du erstmal drin riechen, bitte? Hast du vielleicht ein durchsichtiges Glas, wo man das mal reinkippt? Ja, okay. Ich guck mal, was das für eine Farbe hat. Und dann rieche ich aber auch gleich los und öffne den. Also dann machen wir kurz Intermezzo und machen quasi einen Schritt zurück, nachdem der Kakulak. Ja, er hat ungefähr Dünnschissfarbe, würde ich sagen. So. Ja, also zumindest ist er nicht grün. Also er schmeckt nicht ganz so schlecht. Ich habe schon ein bisschen genippt. Schon genippt? Er riecht ein bisschen wie abgelaufene Milch. Lass mal riechen. Ich will mal riechen, ja. Boah. Na ganz ehrlich, also... Das schmeckt ein bisschen nach künstlicher Kakaomilch. Ungefähr so hat er wahrscheinlich auch geschmeckt oder gerochen, als er frisch war. Ich meine, wir reden von einem Büchsen-Schokomilch, nee, ja? Glaube ich nicht. Also? Nee, also jemand könnte das nur verkauft haben, wenn er irgendwie totaler Fan von sauer riechenden Produkten ist. Also, dann stellt es auf den Tisch. Aber man kann es eigentlich noch trinken. Ja, aber vielleicht auch nicht. Nicht so nah daran, nicht so nah. Stellt es bitte in die Mitte vom Tisch. Damit sich runterfällt. Okay, jetzt machen wir ein kurzes Intermezzo, bevor es. Wir haben nur noch. Dann machen wir jetzt zu Ende. Wir haben noch ein Produkt. Und dann machen wir die Erbsen auf. Also, hast du auch schon Löffel mitgebracht? Nee. Na gut, okay. Mach du erstmal das letzte. What do we have here? Das sind Kameleier, Camel Balls. Ah, Camel Balls. Ist ein hervorragendes Bubblegum. Und es ist mit Flüssigkeit gefüllt. Also oh, cool. Liquid Santa. Big balls filled with something. Ja, Cannon Balls. Ein guter Abschluss für die Reihe. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich den gerade. Ich glaube, den gibt es auch bei uns am Kiosk. Aber es ist ein internationaler, beliebter Kaugummi. All over the world. Ja. Auch hier haben wir kein Verfallsdatum. Ja, nee, bei Kaugummi gibt es auch kein Verfallsdatum. Echt nicht? Ist es sogar noch ein wenig weich, wenn man drauf drückt? Jetzt hast du wahrscheinlich schon aus den Kamelhoden den Chili rausgesqueezed. Nee. Ne? Ja, das ist bestimmt ein Top-Produkt. Ja, ich glaube es auch. Das Schöne ist, die Hersteller sind sich auf jeden Fall auch bewusst, dass sie Camel Balls gebracht haben und haben einen Kamel mit riesen Eiern da drauf gedrückt. Ja, also du meinst, hier wird nicht irgendwie hinter dem, hier wird nicht so getan, als hätte man ein seriöses Produkt nur mit einem richtigen Namen, sondern die Hersteller waren sich darüber im Klaren. Ja. Sex sells, dicke Kameleier. Ja. Die hören das nicht an. Sex sells. Ja, genau, so war das. So, dann würde ich sagen, feierlich machen wir die Dose Mushy Beans auf. Wer will? Ja, ich hole Löffel. Ja, kannst du machen. Wie viele? Ein. Soll ich schon mal anfangen? Oder Michael, möchtest du gerne, wenn du es auch zu dir nehmen möchtest, vielleicht ist es selbst geöffnet irgendwie besser? Mach ruhig auf. Okay. Dann machen wir jetzt mal feierlich die Dose Mushy Beans auf. Mushy Peas. Interessant wird ja die Frage, welche Farbe hat es jetzt? Es war mal neongrün. Und jetzt reden wir von der Farbe Richtung fast neongrün. Oh. Ja, warte, ich mach vielleicht mal Licht an. Dann sind sie besser sehen. Aber ich dachte, die werden mesh, da sind ja noch Stückchen drin. Ja, nee, aber das ist schon so eine. Pass mal auf, dass wir nichts runter drauf. Die sind ja auch nur maschi. Ja, also nee, die waren schon, glaube ich, intensiver. Von der Farbe. Ich glaube, die Farbe ist schon ein bisschen ausgegraut. Ja, die hat sich ausgegraut irgendwie. Also auf der Dose sehen sie lustiger aus. Ja, die sind halt einfach irgendwie eingeschleimt. Also die sind jetzt nicht völlig zermahlen. Das sind schon noch so Erbsenformen. Ja, aber es sind halt eben so schleimig. Lecker. Erbsen, glibberiger Erbsenschleim quillt uns hier entgegen und du fährst dir den Shit rein, als wäre es nichts. Also ich habe das noch nie gesehen in England. Ne? Gibt es in jedem Supermarkt. Auch also so hier so, dass man es dabei kriegt, so als Dip oder ja, ich glaube, am Rand ist gerade eine Luftblase aufgetaucht eben. Ja, also ja. Vielleicht solltest du aufhören, jetzt zu essen. Was kriegt man dann? Botulismus? Botulismus? Habe ich gehört, was gibt es? Das heißt, keine Ahnung. Wenn man was macht? Wenn man grüne Erbsen isst, im Allgemeinen? Oder nee, wenn man so abgelaufene Dosen isst und so. Ja, da gab es doch mal diese Geschichte mit den Seefahrern, die dann alle irgendwelche Bleivergiftung haben. Blei? Was ist das? Keine Ahnung, ich habe das so lange. Ich habe mit Blei gelötet. Bleilötung? Nee, also Lötzinn, aber Blei drin. Ah. Kriegt man den immer irgendwo noch zu kaufen? Dieses spaßige Segment hat mir große Freude gemacht. Und auch weil du es moderiert hast und nichts essen musstest? Genau, also das war sehr angenehm. Wolltest du etwa einen Super-GAU verursachen? Nein. Ich habe hier noch ein kleines Zitat, das ich gerade eben aus der Tüte rausgezogen habe, wo ich gar nicht wusste, dass er das ist. Ich lese kurz vor. Man muss jedes Mal so schreiben, als ob man zum ersten Mal schriebe. So viel sagen, als ob es ein Abschied wäre und so gut, als bestünde man ein Debüt. Karl Kraus. Aha. Passt jetzt hier zu Fikimiki and the Mushy Beans nicht so richtig. Aber kann man trotzdem mal ein bisschen wirken lassen, denke ich. Ja, für mich setzt das einfach die Sachen in den richtigen Kontext. Wieder. Ja. Ja, solange man nicht nach der Anlauttabelle schreibt, ist alles gut. Die Anlauttabelle mit Auslautverhärtung. Schreiben wir vor, wo wir von Lauten reden. Spiel doch mal bitte den klassischen und bereits Nee, was mir noch einfällt hier zu Gronkh und Sarrazar, die sind ja auch als Super-Homies unterwegs und die machen immer Gronkh und Sarrazar. Die hatten wir ja vorhin am Anfang. Ah ja, stimmt. Ja. Wir sind nochmal zurück zu denen. Ja, so um das Ganze abzurunden. Ja. Die sind als Super-Homies unterwegs in der Welt. Ja. Und die machen da auch immer ein Let's Eat. Was ist das denn? Ja, da essen die irgendwelche komischen Sachen aus komischen Ländern. Ja, okay. Das ist ja ungefähr das, was wir jetzt gerade gemacht haben. Ja. Super Let's Eat. Nee, Super-Homies Let's Eat. Super-Homies Let's Eat, Rotzi die Seewurst-Style haben wir heute gemacht. Spiel bitte den offiziellen Jingle zu Lesen im weitesten Sinne. Das hat man doch schon. Nee, Lesen im weitesten Sinne kommt jetzt erst. Ich hab noch was im Petto. Du hast noch was? Ja, was hatte ich denn bis jetzt? Was habe ich denn zu hier den Podcast. Nix. Der dann super GAU war. Nix, es war Top of the Show Business. Mach mal lesen, weil es Sinn ist. Du kannst auch gerne das Spiel, was du vorhin gespielt hast. Das ist die beliebte Angry Birds / Lesen im weitesten Sinne Titelmelodie. Lesen im weitesten Sinne für dich, ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast, Lesen im weitesten Sinne ist so weit gefasst, dass es auch Fernsehgucken beinhaltet. Und an der Stelle erzählen wir uns, was wir gelesen, was wir gesehen, was wir gehört haben, Podcasts, Bücher, Fernsehshows, sonst was und empfehlen Dinge, die wir besonders gut finden. Und ich möchte damit anfangen, dass ich ein Buch empfehle, was ich fertig gelesen habe jetzt. Ich habe es das letzte Mal schon angefangen gehabt, das heißt Wuhn. Also die Wolle. Das hast du auch schon mal erzählt. Heißt auf Deutsch das Silo. Super ja, Buch. Ich bin aber jetzt fertig, jetzt will ich nochmal was dazu sagen. Achso. Super Buch. Ist besser geworden. Ich glaube, man nennt es heute All Age, aber es geht eher so Richtung Jugendbuch. Das heißt super einfach zu lesen. Aber trotzdem sehr spannende Geschichte. So auch für Erwachsene. Ist so ein bisschen dystopische Situation, auch so ein bisschen 1984 und so weiter am Start. Mir brauchst du das nicht sagen, das hast du mir alles schon mal erzählt. Irgendwie da Leute leben in so einem Silo, wissen nicht, was da los ist, warum sie da leben und also unter der Erde und sie sehr spannende Grundsituation irgendwie. Ja, klingt so ein bisschen wie Outer Limits. Nicht so dystopisch in der Richtung von Endzeit. Doch, sehr Endzeit. Also eigentlich die Endzeit, die absolute Endzeit-Situation, die ich in letzter Zeit gelesen habe. Und sie laufen auf die Endzeit zu? Oder na, die Endzeit war quasi, schon. Sie war schon. Ja, sie war schon. Sie haben jetzt quasi den neuen Anfang. Genau, ja. Die klassische postapokalyptische Ausgangssituation. Ja. Ja. Und dann Menschen finden sich dort wieder, wissen nicht warum, wissen nicht, was da los ist. So genau, ein paar wissen es vielleicht schon, ich will jetzt nicht hier zu viel verraten. Ja. Es gibt auf jeden Fall drei Bücher, der Typ hat sich ziemlich schlau da Gedanken gemacht, hat das am Ende schon auch so angekündigt, irgendwie was man will dann weiterlesen, nicht nur wie es davor, sondern auch was danach und so geschieht. Lesetipp, Wuhl, auf Deutsch das Silo, kann man aber auf Englisch lesen, weil wie gesagt, All-Age-Buch und da tut man sich sehr leicht, das auch auf Englisch zu lesen, überhaupt kein Problem. Und jetzt, im Anschluss, lese ich Ali Smith, Where But For The... Fertig. Also das ist ein englisches Buch und es geht darum, dass einer sich zwischen Hauptgericht und Nachtisch auf einer Dinnerparty in England vom Tisch verabschiedet und sich in einem Raum einschließt und dann da bleibt. Oh, das klingt sehr gut. Nicht mehr rauskommt. Und für die Engländer ist das natürlich ein Problem, weil sie sind ja schon freundlich und wollen den jetzt ja nicht irgendwie ungemütlich anfahren, aber nach Monaten ist es dann schon ein bisschen unangenehm, dass er da, sie müssen immer so ganz dünne Sachen zu essen kaufen, Schinken und so, den können sie unter der Tür durchschieben, damit er nicht verhungert. Er kommt nicht raus. Ich bin noch nicht so weit bei dem Buch, aber das ist so die Grundsituation und das ist auch sehr spannend. Ali Smith, Ali als eine Frau, also eine weibliche Autorin, Ali, whatever, Smith, Where But For The heißt dieses Buch. Sehr zu empfehlen, zumindest interessante Prämisse. Hast du was? Ja, ein wenig. Ich habe ein Buch gelesen. Hm. Mein Gott. Irvin Jalom, Die rote Couch. Ja. Ich habe es bei meinen momentanen Wohnungsgebern im Regal gefunden. Ich habe schon mal ein Buch von Irvin. Ich dachte, du hättest deine Couch gelesen. Nein, ich habe nicht meine Couch gelesen. Die war doch auch rot. Nein, das war das Halsband. Mein Halsband ist auch rot. Ein sehr, sehr gutes Buch. Es handelt von einem Psychotherapeuten, der noch der noch in der Ausbildung ist und allerlei neue Sachen probiert. Und es wird zu einer Kriminalgeschichte, zu einem Betrugsfall. Die gesamte psychotherapeutische Society in San Francisco ist eigentlich in diese Geschichte eingewebt. Und es gibt Scheidungsdramen, also sehr, sehr dicht gepackt und die einzelnen Rollen wechseln eigentlich auch, oder die einzelnen Charaktere wechseln auch ihre Rollen, also der Patient wird teilweise zum Therapeuten. Ganz spannend gemacht. Mhm. Ist es so ein Ding von dir, dass du bei Leuten übernachtest, nur um dann deren Bücher zu lesen? Ja, das ist eigentlich so. Ah ja. Das ist einfach besser als Bibliothek. In der Bibliothek fällt es irgendwann auf, wenn man da so lange auf dem Sofa rumhängt. Ja, und, ja. Ich meine, in der Bibliothek oder in der Bücherei, in der Stadtbücherei eher nicht, aber im Buchladen. Ja, genau. Wenn man Buchladen macht, ja, dann ist es ein bisschen schwierig. Ich habe das verwechselt. Die Bibliothek, die Idee von der Bibliothek ist schon, dass man da hingeht und Sachen gratis lesen darf. Ja, das stimmt. Ja, ich also muss zugeben, das liegt ein bisschen daran an der Ungastlichkeit der RBTH-Bibliothek. Also ich bin ja von Handbeständen wirklich ein sehr, sehr großer Fan. Und ich finde, so eine weitläufige Bibliothek über 10 Etagen, die einen großen Handbestand hat, ist einfach super, super geil. Und dieses Bestellwesen hier finde ich irgendwie so ungastlich. Vor allem, man darf nie mal in Büchern selbst stöbern. Man muss immer in diesem blöden Katalog suchen. Und da ist ja schon fast die Karteikarte schöner, wenn aber auch nicht wirklich schneller. Ja, also das ist absolut richtig, was du sagst. Für Trivialliteratur empfiehlt sich aber eher die beliebte Stadtbücherei. Ja. An der RWTH-Uni findet man natürlich Sachen zum Thema, sagen wir, Quantenmechanistik. Aber Stadtbücherei, da findet man auch Harry Potter oder eben auch die Rote Couch. Oder wie heißt es nochmal? Sag's nochmal. Ja, die Rote Couch. Die Rote Couch. Ja. Also, guter Tipp, freut mich. Du was? Kann ich noch mal ganz kurz eine Sache zu deinem dystopischen Thema? Ja. Hast du zufällig, habe ich vor kurzem, schon einen Monat her, aber gut, Book of Eli gesehen. Ist ja auch ein Endzeitstimmungsfilm. Ja, also fand ich wirklich nicht ganz so gut. Ja, okay. Vor allem eingeschlafen. Wirklich diese gesamten religiös-christlichen Symbolizismen, die da einfach. Ach nee, waren. Weißt du was? Ich habe nicht Book of Eli. Ich habe The Road gesehen. Der kam irgendwie im gleichen Jahr und der hat das gleiche Thema. Vater und Sohn laufen in so einer dystopischen, postapokalyptischen Welt rum und plagen sich mit so Mad Max-Kreaturen ähnlichen Leuten herum. Aber der war im gleichen Jahr. Book of Eli und The Road, glaube ich, beides. Nee, das ist das Post-Apokalypse. Apokalypse Now. Apokalypse. Apokalypse. Apokalypse. Die Apokalypse. Apokalypse. Apokalypse. Das war ein bisschen doof gemacht von diesen Filmen herausbringen, dass die beiden Filme im gleichen Jahr kamen. Man hat ja nicht zweimal im Jahr Bock auf Endzeitdramen. Ja, also ich muss zugeben, ich bin ein vollkommener Endzeitdramen-Feind. Feind. Feind. Ja. Also seitdem ich. Brave New World. Nein, Brave New World ist. 1984. Nein, das sind ja keine dystopischen Sachen, finde ich. Also ich finde, das ist ja mehr utopisch eigentlich noch die Erlösung von der Dystopie. Was ist daran utopisch? Ja. Ja, aber das ist auch böse. Ich dachte, Dystopie ist böse und Utopie ist toll. Es geht nicht um böse. Ne, es geht darum, dass quasi die Dystopie ist der Reißen des guten, schönen Bildes. Das so? Das ist ein Bild quasi, ja. Das ist erstmal eine Zukunftsprojektion, oder? Das ist eine Zukunftsprojektion, eine Vision, die halt im Gegensatz zur Utopie nicht so optimistisch ist. Ja, aber 1984 war alles andere als optimistisch. Ja, deswegen, also da hatten wir, glaube ich, auch in Folge 2 oder 3 eine Diskussion drüber. Ja, mit Dr. Rotzi. Mit Dr. Rotzi, also, weiß ich mal. Auf jeden Fall. Der hatte da irgendwas vorgestellt. Gastauftritt, genau, wir haben quasi eigentlich eine Episode zum Thema Dystopie. Der geneigte Hörer darf gerne zurückspulen. Hahaha, nein. Darf sich den Track 2 oder 3 aus seiner Playlist mal anklicken. Da ging es auch um Dystopien. Nee, und, da ging es um Lesen im weitesten Sinne. Lesen noch anders. Damals war Lesen ja noch ziemlich eng gefasst. Da musste man wirklich lesen. Heute sind wir ja da wirklich liberal geworden. Man darf auch über Fernsehserien sprechen. Hast du da gerade was vielleicht? Hostages ist eigentlich ziemlich cool. Wie heißt das? Hostages. Hostages, die Geisel. Ja, genau. Das ist ursprünglich, glaube ich, eine israelische Serie. Und die Amis haben die jetzt nochmal nachgemacht. Ah ja, natürlich, ja. Ich weiß nicht, ich kenne die Originalen alle nicht, das ist ganz lustig. Okay. Da wird eine Ärztin praktisch als Geisel genommen oder dazu gezwungen, den Präsidenten umzubringen. Sie sollen halt operieren. Und die ganze Familie ist halt Geisel und so. Und sehr interessant. Ich dachte so nach der ersten Folge, was soll denn noch kommen? Aber da kommt einiges. Spannend, spannend. Hostages. Hast du was auch in diesem, also gerne, wenn du eine Videospielzeitschrift gelesen hast oder einen Blog gelesen hast, auch das zählt hier rein. Also wir sind da offen für alles. Übrigens habe ich gesehen, du hast ein eigenes Bier dabei oder was? Sehr gut, weil dann trinke ich nämlich noch das da. Du hast ja noch die Wichse. Nee, ja, ich habe jetzt alle ein bisschen was dabei, also wir können auch gerne da bedienen. Ja, das wird ja eh keine abendfüllende Veranstaltung, 9 Stück. Oder? Fantastisch. Noch 5 Minuten, da musst du aber schnell trinken. Ungefähr. Also hast du noch was? Also ich glaube, ich habe nichts Spannendes für die Allgemeinheit entdeckt. Okay. Ja, sind wir schon beim Teamwechsel oder hast du noch was? Moment, ich schau kurz. Ja, nee, also was möchtest du sagen? du wolltest dir Gedanken machen über Improvisation, eventuell was raussuchen, lesen oder sonst was. Völlig richtig, habe ich nicht gemacht. Und als nächstes, du wolltest mir wieder ein Passwort geben für den Rotzi die Seewurst-Account auf Blogspot. Ja, das wollte ich irgendwie anders machen. Ich wollte dir kein Passwort geben, ich wollte das irgendwie ummodeln. Ja, genau, du wolltest deinen Kalender da rauspoolen, in irgendeinem privaten Kalender reinmachen und mir das Passwort wieder geben, weil ich würde sehr gerne mir die Statistiken wieder angucken und verfolgen, was da so geht. Eventuell auch mal einen Text schreiben und so. Ja, wie sich herausgestellt hat, ist es irgendwie nicht möglich und ich habe auch keine Zeit und keinen Nerv dafür. Du hast gesagt, du machst das. Ich gebe dir jetzt mal ein halbes Bier ab, weil deins ist leer. Aber ich hatte doch schon die Wichse, bitte. Ja, die Wichse, hier, trink erstmal rein. Dankeschön. Können wir auch noch so eins hier irgendwo anbieten? Auf jeden Fall, nee, also da, darüber müssen wir dann irgendwann mal offline reden. Also du wolltest das Passwort nicht im Cast verraten. Ach so, ja, das wäre natürlich echt clever. Leserbeteiligung 2.0, Podcast 2.0, ich gebe euch allen das Passwort und ihr könnt einfach selber Scheiße hochladen. Und dann gucken wir mal, was passiert, ja. Also das wäre eigentlich... Das klingt ganz gut. Gar nicht so eine schlechte Idee. An sich, wir haben jetzt so eine Improv-Section an der Stelle. Ja, wir können es genau. Aber nicht. Ja? Also, wir wollen improvisieren, können es aber nicht. Dementsprechend spielen wir so dieses Spiel, dass jeder ein Wort sagt und dann daraus ein Satz entsteht. Da bist du jetzt, okay. Ich dachte, das ist am Ende Musik spielen. Ja, nee, das ist am Ende Musik, aber ich will gerne erst noch vorher... jeder sagt ein Wort und am Ende muss ein Satz ergehen, muss Sinn machen. Ja, ich fange an, sag Ficky. Das geht im Uhrzeigersinn. Droggelbecher? Was? Droggelbecher? Was ist das denn? Ja, nicht fragen, weitermachen. Ja, nee, aber wenn ich nicht verstehe, was es heißt, muss ich schon fragen. Ich weiß auch nicht, was Ficky heißt. Ja, Ficky? Na gut, also kann ich dir später mal erzählen, was es heißt. Im Prinzip ist es ein Name. Ficky und Mickey und Droggelbecher und wer noch? Aha. Gehen? Was guckst du mich an? Zu Karstadt? Du darfst generell leider nur ein Wort. Achso, zu, okay. McDonald's. Und? Fliegen. Auf die Dächer des Gebäudes. Um einen Diamanten vom Flugzeug aus zu brechen. Punkt. Du musst jetzt einen neuen Satz anfangen. Punkt ist kein Wort. Der darf sich gerne aber daran anschließen. Ja. Der Droggelbecher hat einen großen Öffner zum Hacken des Praktikumsberichts eines Mitschülers. Zwecks der Ficken. Ich würde es jetzt mal ein bisschen aufmischen. Habt ihr schon gemerkt? Mit Das war das erste Wort jetzt ficken? Nein, das war das dritte Wort. Ja, ficken mit was? Ja, du musst jetzt. Ja, jetzt muss ich aus mit was? Ja. Mit der. Einen besagten hässlichen Ollen. Punkt. Du bist gar nicht dran. Ja, was guckst du mich dann an? Joghurtbecher. Sind biologisch. Was war das? Wählerisch? Biologisch. Biologisch, ah. Darauf folgt zwangsläufig in der deutschen Sprachfolge Schnitzel. Nein. Ein Foodstop? Nein. Wie man im Deutschen sagt. Abbaubar muss man dann sagen. Wenn jemand biologisch sagt, muss man abbaubar sein. Kennst du nicht? Das ist so ein Spiel. Nee. Jemand sagt biologisch, du sagst abbaubar. Das passt immer. Biologisch korrekt, konkret. Nein, biologisch konkret ist was anderes. Biologisch abbaubar. Na gut, nee, davon habe ich noch nicht gehört. Gut. Ich denke, an der Stelle ist es ein guter Moment, um zu sagen, wir machen weiter. Nächstes Segment, spielst du die Melodie? Du weißt, was jetzt kommt. Nö. Okay, dann spiel erstmal die Melodie und dann sage ich dir, was kommt. Richtig, woher wusstest du es? Patterns/Muster. Hast du eins? Hm. Das ist schon lange nicht gestrichen. Nein, Patterns/Muster ist vorletzte. Also ich habe neulich einen Teppich gelesen, aber... Was da heißt es? Wie, was das heißt? Du hast einen Teppich gelesen. Ja, der hat ein Muster, also man kann den ja interpretieren, hoch, runter. Erzähl uns mehr davon. Ja, so wie Raufasertapete lesen, also das macht man doch einfach mal. Wie sah der Teppich aus? Ja, was für ein Muster war das? Das waren Streifen, die waren ungefähr 1,5 cm lang und dazwischen war immer so ein 0,5 mm, Zentimeter Zwischenraum. Waren eher so kleine Schnipsel. Von oben nach unten oder von links nach rechts? Da er vor mir auf dem Boden lag, war das eigentlich von links nach rechts, ja. Orthogonal? Auch was? Orthogonal dabei? War so da nur die Grundtextur, die ich so als Rauschen bezeichnen würde. Grundrauschen eigentlich. Ja, ja. Hintergrundrauschen, kosmisches Hintergrundrauschen. Ja. Das hat dieser Teppich aufgefangen. Ja? Und als du da so saß und diesen Teppich interpretiert hast, was hat er dir gesagt? Was wollte dir der Autor damit sagen? Das Problem ist, ich konnte das nicht wirklich interpretieren. Also irgendwie, er hatte so eine Selbstoffenbarungsbotschaft. Es war einfach so, er hat mich ein bisschen angezogen, er wollte irgendwas von mir. Aber ich konnte nicht verstehen, was es genau war. Und es war auch nicht zu verstehen eigentlich. Es war mehr so wie eine Geste. Hast du den Teppich vielleicht falsch ausgerichtet? Das weiß ich nicht. Ist natürlich immer schwierig. Der Teppichleser an sich hat immer das Problem, orthogonal oder lotrecht. Ne? Also eins von beiden ist es meistens nicht. Ich finde ja Wandteppiche voll schrecklich. Es sei denn, man versteckt dahinter einen Geheimgang. Ein Geheimgang? Ja. Was ist mit Tresor? Naja, es ist wieder langweilig. Man hat doch gerne Tresor. Ja, aber da guckt doch jeder sofort nach in der Wandteppiche. Aber so ein Geheimgang ist nicht so langweilig. Nee. Aber wohin denn? In ein Labyrinth. Labyrinth, wie der Engländer sagt. Labyrinth. Labyrinth. Und wohin? Kommt man am Ende wieder daraus, wo man reingegangen ist? Oder ist es eher so ein Labyrinth, was sich irgendwo anders hinführt? Wie bei, sagen wir, das Mädchen, was in dieses Loch fällt? Welches Alice. Ist? Ah, ja, die isst doch auch Pilze. Da schließt sich der Kreis auch zum Nahrungsmittelthema der heutigen Folge, würde ich sagen. Ja. Wenn jetzt niemand was noch unbedingt Wichtiges einzubringen hat, würde ich sagen, die wichtigsten Punkte heben wir uns auf für die grandiose, legendäre Best-of-Special letzte Sonderfolge, die nächstes Mal kommt. Da bin ich nicht mit einverstanden. Die quasi die beste, also es wird quasi Folge 20, das ist Folge 19, es wird Folge 20 nächstes Mal geben. Und da will ich genau wissen, wie lange die Zäsur sein wird zwischen Folge 20 und 21. Mhm. Und da diese Zäsur möglicherweise ungefähr unendlich betragen kann, würde ich gerne in Folge 20 sowas so ein bisschen schön machen, ein bisschen schick, ein bisschen so irgendwie so Best-of, weißt du? Ich dachte, da soll keiner hören. Ja, nee, so Best-of. Kann man ja schon mal ankündigen, um das Volk heiß zu machen. Wir wiederholen auch sowieso dauernd allen möglichen Krams. Nee. Da muss auch nicht nochmal alles reviewed werden oder nochmal... Nee, ich will quasi nochmal auf die besten Stellen so zurück. Weißt du, wie beim Porno. Da gibt es ja auch gute Stellen, da gibt es welche, die sind nicht so gut. Und da gibt es, also hier, das ist ja auch so eine pornografische Selbstoffenbarung, die wir hier zumindest akustisch betreiben. Was guckst du für Pornos? Und da könnte man dann nochmal an die besten Stellen zurückgehen und sagen, weißt du noch damals, als zum Beispiel, ja, Stargäste hier waren, als, sagen wir, keine Ahnung, ja. Chrissy Schröder da war, ja. Er will kein Minister mehr sein. Ist er auch nicht mehr, glaube ich. Also wahrscheinlich... Noch so temporär so... Seitdem sie da war bei uns, ist ihr Karriere, glaube ich, bergab gegangen. Ne? Sie hat versucht, quasi mit dem Auftritt hier bei uns im Podcast ein bisschen was so Popkultur, so weißt du, so ein bisschen auf der Welle mitzuschwingen, was die jungen Leute wollen und hören. Aber damit hat sie ins Klo gegriffen, weil diesen Podcast hört niemand. Achso, also, ja, das ist natürlich tragisch für sie. Ja, sag also das nicht, ich kenne da mindestens zwei. Hm? Ja. Hm. Regelmäßig. Ist einer davon du? Nein. Naja. Ich höre mir den Quatsch doch nicht an. Ja, nee, ist dann so unzumutbar eigentlich. Dann würde ich sagen, bevor wir das legendäre Kollektionsfoto mit unseren Füßen machen, machen wir noch ein musikalisches Improv-Segment, ja, wie immer, mit Fame-Out. Können wir aber nur machen, wenn du dich eingelesen hast und ein bisschen Bescheid weißt. Über was? Improv. Nee. In der Musik. Aber ich habe jetzt auch gar kein Instrument hier. Ich hau einfach auf den Sack und du spielst. Aber nicht auf meinen. Nee, auf den hier. Und du läufst bitte mit dem Ding langsam weg, weil ich kann kein Fade-Out machen. Wir müssen den physikalisch simulieren. Ja, okay. Und dabei Ende, darfst du nicht reden. Du darfst nicht reden? Nein, ich werde Grundrauschen damit reinbringen. Und du musst dann am Ende auf den Record-Knopf drücken mit dem roten Symbol da drauf. Dann ist aus. Ja? Weil die Sache ist die, Markus hat nicht den Lame-Encoder. Doch, hat mir heute auf der Arbeit einer gezeigt, ich glaub's gar nicht, mittlerweile ist er wieder umsonst. Der war ja mal, die haben teilweise bei Audiograpper haben die den Lame-Encoder, den du für MP3-Kodierung brauchst, verkauft. Und dann habe ich den, weil ich den Podcast unbedingt noch in dieser einen Nacht hochladen wollte, nochmal gekauft für einen Dollar oder so, wo ich den schon hatte, weil ich halt eine Festplatte formatiert, dann hatte ich den nicht mehr und so weiter. Dann ich gekauft und mittlerweile ist er wieder und sonst, du kannst den Audiograbber mit Lame Encoder gratis runterladen. Sie haben gemerkt, es war eine scheiß Idee gewesen. Ja, vor allem, weil du kannst einfach die Vorgängerversion nehmen, das ändert sich ja nichts. Das ging irgendwie nicht, ich konnte es nicht. Du hast ihn nicht gefunden. Ich war zu doof. Ja, ich weiß. Ja. Super geil. Das ist auch ein schönes Schlusswort. Lass uns Musik machen und du läufst bitte mit dem Mikrofon weg. Okay, ich gebe mal so einen Grundrauschen. Ich erstmal noch ein bisschen. Du kannst auch so ein bisschen Grundrauschen simulieren mit deinem Teppich da.